mir tobt's wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla, das ist mein Blut. Meine Glut braucht ein Ventil, wenn mir einer heute gefiel. Hoppla, der hätte es gut. Heute Abend lade ich in mir die Liebe ein. Heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Es gibt sonst nichts, das ich heute wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Oft hat mir ein Mund die Seligkeit und Vergessenheit gebracht. Drum lade ich mir heute die Liebe ein, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Weil mir diese Leidenschaft immer wieder Freuden schafft, hoppla, drum hab ich's gern. Ich hab niemals No gesagt, denn mein Typ ist sehr gefragt. Hoppla, von vielen Herren. Heute Abend lade ich mir die Liebe ein. Heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Es gibt sonst nichts, das ich heute wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Oft hat mir ein Mund die Seligkeit und Vergessenheit gefragt. Heute die Liebe ein, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Und Vergessenheit gebracht. Drum lade ich mir heute die